Der Mondhase. Im alten China lebte ein armer Reisbauer. Trotz all seinem Fleiß bei seiner mühevollen Arbeit kam er in seinem Leben nicht voran, hatte keinen Hof und keinen Wagen und daher auch keine Frau und keine Kinder. Eines Abends, als er auf dem Weg in seine kleine Hütte war, begegnete ihm der Mondhase, von dem jedes Kind in China weiß, dass er den Menschen jeden Wunsch erfüllen kann. »Ich bin gekommen«, sagte der Mondhase, »dir zu helfen. Ich werde dich mitnehmen auf den Wunschberg, und da kannst du dir aussuchen, was immer du willst.« Der Reisbauer blinzelte nur einen kleinen Moment mit den Augen, und als er sie wieder aufmachte, stand er vor einem prächtigen Tor. Über dem Tor stand auf einem Schild geschrieben: »Jeder Wunsch wird Wirklichkeit.« »Sehr gut«, dachte der Bauer und rieb sich die Hände. »Mein armseliges Leben hat nun endlich ein Ende und ich bekomme jeden Wunsch erfüllt.« Erwartungsvoll trat er durch das Tor. Ein weißhaariger alter Mann mit einem langen Bart stand am Tor und begrüßte den Bauern. »Was immer du dir wünschst, wird sich hier erfüllen. Aber zuerst musst du wissen, was du dir alles wünschen kannst, also folge mir.« Der alte Mann führte den Bauern durch mehrere prunkvolle Räume, einer schöner als der davor, bis sie in einen prächtigen Saal kamen. »Hier«, sprach der weise Alte, »im Saal des Schwertes gibt es Ruhm und Ehre. Wer sich das wünscht, wird ein gewaltiger Feldherr. Er eilt von Sieg zu Sieg und sein Name wird auch noch in fernen Jahrhunderten genannt. Wenn du dir das wünschst, sollst du es haben.« »Das ist nicht schlecht«, dachte sich der Bauer. »Ruhm ist eine schöne Sache und ich möchte nur zu gern die Gesichter der Nachbarn im Dorf sehen, wenn ich ein siegreicher Feldherr werden würde. Aber ich sollte es mir noch einmal überlegen und erst sehen, was es noch zu wünschen gibt. Also«, sagte er, »gehen wir erst weiter zu den anderen Wünschen.« »Gut, dann gehen wir weiter«, sagte der alte Weise lächelnd. Im zweiten Saal befand sich eine Truhe aus purem Gold. »Das ist der Saal des Reichtums. Wer sich etwas aus der Truhe wünscht, dem fliegt das Gold zu, ob er nun dafür arbeitet oder nicht. Alles, was er angeht, wird zum geschäftlichen Erfolg.« »Das ist doch was«, dachte der Bauer. »Das könnte schon das Richtige sein. Wer immer reich ist, der ist der glücklichste Mensch der Welt. Was die Menschen wohl von mir dächten, wenn ich ein reicher Händler würde. Aber Moment, Glück und Reichtum sind ja zwei verschiedene Dinge. Ich weiß nicht so recht, ich sehe mir lieber noch mehr an, bevor ich mich entscheide.« Und so sagte er dem Alten, dass er lieber noch weitergehen wolle, und der Weise nickte und lächelte. Im nächsten Saal, sagte er, dies ist der Saal des Buches, hier gibt es das Wissen und die Weisheit, wer sich dies wünscht, dem werden alle Geheimnisse des Himmels und der Erde offenbart. Der Bauer dachte, ich habe mir schon immer gewünscht, mehr zu wissen. Das wäre vielleicht das Richtige, was wohl der Kaiser in der Hauptstadt sagen würde, wenn ich ihm den weisesten Ratschluss und das neueste Wissen bringen kann. Der weise Mann sagte zum Bauern, nun wähle dir etwas aus, was immer du dir wünschst, wird erfüllt werden. Lass mir noch ein wenig Zeit, sagte der Bauer, ich muss mir die Sache noch überlegen. In diesem Augenblick aber schloss sich das Tor und der alte Weise war verschwunden. Der Bauer fand sich vor seiner Hütte wieder. Der Mondhase saß wieder vor ihm und sprach, armer Bauer, wie du sind die meisten Menschen. Sie wissen nicht, was sie sich wünschen sollen. Sie wissen nicht, was sie wollen. Nur wer weiß, was er will, kann auch wissen, wann er genug hat und wann er zufrieden ist. Dann hoppelte der Mondhase nach Hause und ließ den armen Bauern allein zurück. Aber der Mondhase ist immer noch jede Nacht unterwegs und sucht Kinder, die es besser wissen. Kinder, die wissen, was sie wollen.